Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht und wann ihr das gerade hört, aber ich bin jedenfalls gerade erst aufgestanden und irgendwie noch müde. Ja, herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Dieses Mal geht's um Meteorologie, also sprich die Wissenschaft vom Wetter. Wir hatten ja ganz früh im Podcast schon die Episode zur Wetterdatenerfassung, also sprich Wetterstationen in Stuttgart konkret. Und vielleicht wäre es sinnvoll, diese Episode dann nach der heutigen nochmal anzuhören. Das passt dann irgendwie besser von der Reihenfolge. Die Episode heute dient auch als Vorbereitung für zwei der nächsten Episoden. Ich habe eine Episode mit dem Deutschen Klimarechenzentrum. Zwar nicht das gleiche wie Wetter, aber hat natürlich einen Bezug, die demnächst kommen wird. Und ich habe eine Episode zum Mountain Wave Project. Da geht es um Turbulenzforschung und Leewellen. Also natürlich auch ein meteorologisches Thema. Hat natürlich auch viel mit Fliegerei zu tun. War eine sehr schöne Sache. Ich freue mich drauf. In dieser Episode geht es wie gesagt um die meteorologischen Grundlagen. Unser Gast heute ist Professor Dr. Manfred Wendisch vom Institut für Meteorologie in Leipzig, an der Universität Leipzig. Und der wird sich gleich vorstellen. Vorher möchte ich aber noch kurz was über Flatter erzählen. Flatter, F-L-A-T-T-R, ne, von Englisch to flatter, schmeicheln. Und dann natürlich ohne das E vor dem schließenden R à la Web 2.0. Bei Flatter handelt es sich um ein, mehr oder weniger um ein Micropayment-System. Hintergrund ist folgender. Diese ganze Geschichte mit Podcasts und Blogs und YouTube und allem Möglichen, also die Idee, dass Nicht-Journalisten, also Leute, die nicht mit einem professionellen Magazin oder sonst was Webseite verbandelt sind, dass die direkt Inhalt produzieren können, ist ja eine relativ neue Sache, ein paar Jahre alt. Und ein Problem, was in dem Zusammenhang eigentlich immer existiert hat, war, dass es quasi unmöglich ist, diesen Leuten, diesen Produzenten, quasi irgendwie Geld zukommen zu lassen. Ich meine, die meisten machen das umsonst. Ich kann das von meiner Perspektive aus definitiv so sagen. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich schon schön, wenn der ein oder andere Euro reinkäme, kann man das ein oder andere Zugticket davon kaufen, um dann Leute zu besuchen. Flatter löst dieses Micropayment-Problem und zwar folgendermaßen. Leute, die Content produzieren, also von mir aus Omega Tau oder andere Podcasts oder auch Blogs, beliebigen Content, können einen sogenannten Flatter-Button auf ihre Webseite machen. Und wenn man auf diesen Button draufklickt, wenn ihr als Hörer zum Beispiel auf den Omega Tau-Button klickt, dann bekommt Omega Tau Geld. So, die spannende Frage ist jetzt, wie viel? Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr legt euch bei Flatter einen Account an und gebt Flatter pro Monat einen vordefinierten Geldbetrag. Sagen wir mal 10 Euro oder 5 oder was auch immer. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auf 10 solche Flatter-Buttons klickt und ihr habt 10 Euro pro Monat drin, dann bekommt jeder der entsprechenden Besitzer dieser Buttons einen Euro. Das heißt, ihr zahlt pro Monat einen fixen Betrag ein und teilt das sozusagen automatisch auf, proportional zur Anzahl der Flatter-Buttons, auf die ihr klickt. Und das Schöne an der Sache ist, dass natürlich nur eine tatsächliche Finanztransaktion dergestalt stattfindet, dass ihr einmal pro Monat per PayPal oder per Kreditkarte oder was auch immer auf Flatter einen entsprechenden Betrag einzahlt. Und das Schöne ist eben auch, Stichwort Kulturflatrate, dass aus eurer Perspektive immer einen fixen Betrag pro Monat für, ich sage jetzt mal, New Media ausgebt. Und dass ihr könnt einfach dadurch, dass ihr da irgendwo draufklickt, dann letztendlich bestimmen, wer das Geld bekommt. Natürlich hat das Ganze auch neben der finanziellen Seite den Aspekt, dass es natürlich auch schön ist, wenn man zu einer Webseite kommt und es gibt da irgendwo so einen Flatter-Button und da haben schon einige Leute draufgeklickt. Das heißt, da steht eine Zahl größer 0 drin. Dann bedeutet das, dass es wirklich Leute gibt, die den entsprechenden Inhalt gut finden und das eben auch untermauern dadurch, dass sie tatsächlich Geld in die Hand nehmen. Und dadurch ist natürlich eine Webseite mit einem Flatter-Button, auf dem eine große Zahl steht, natürlich auch wirklich ein Qualitätssiegel. Lange Rede, kurzer Sinn. Achso, da war noch was. Und zwar, ich als Produzent kann nicht einfach nur Geld einsammeln, indem ich einen Flatter-Button auf meinen Inhalt klebe, sondern ich kann nur einen Flatter-Button erstellen, kann ihn nur aktivieren, wenn ich gleichzeitig auch Geld rausgebe. Das heißt also, es ist wirklich vom System her so erzwungen, dass es nicht auf der einen Seite die Einsammler und auf der anderen Seite die Spender gibt, sondern die Einsammler müssen auch spenden. Okay, warum erzähle ich euch das? Das erzähle ich euch deshalb, weil ich das eine wirklich gute Idee finde. ich habe auch schon logischerweise auf andere Inhalte geflattert und geklickt und habe da auch schon sozusagen monatlich Geld eingezahlt und so weiter. Spannende Sache. Zum anderen wäre es natürlich auch schön, wenn der ein oder andere bei Omega Tau mal klicken würde. Würde man uns natürlich freuen und das ein oder andere Zugticket davon kaufen. Einen Haken gibt es noch. Flutter ist derzeit noch Beta, Invite-Only, aber ich habe meine Invite auch problemlos gekriegt, also www.flutter.com und einfach einen Account holen. Ich höre von anderen gut besuchten Podcasts und Content-Providern oder Producern, dass die das auch nutzen und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass da eine kritische Masse entsteht und dass Flutter wirklich zum Leben erweckt wird und ganz gut funktionieren könnte. Und da würde ich euch eben als sozusagen New Media Consumer, würde ich euch da wirklich bitten mitzumachen. Ihr könnt ja einen kleinen Betrag einzahlen, 2, 3, 4 Euro pro Monat. Spiegel kostet auch 3,50 Euro oder 3,90 Euro. Und einfach, dass das Ganze in Schwung kommt. Ja. Die Musik, die wir in dieser Episode spielen, die ist von einer Band, wo ich zwei der Mitglieder kenne, Kumpels von mir und meinem Bruder. Die Band heißt Tell You Later, kommt aus Heidenheim, meiner Geburtsstadt auch. Coole Musik, lohnt sich sicherlich mal reinzuhören. Einfach danach googeln, beziehungsweise bei Songrila kann man das Ganze kaufen. Gut, so viel der Werbung zur Musik. Jetzt Manfred Wendisch, unser Gast. Ja, mein Name ist Manfred Wendisch. Ich bin gebürtiger Sachse. Ich habe allerdings einige Zeit auch zum Teil im Ausland beziehungsweise in Mainz gearbeitet. Bin allerdings nach 15 Jahren fachlicher Arbeit wieder nach Leipzig zurückgekehrt. Ich habe studiert Meteorologie in Berlin. Mhm. Das war noch zu Ostzeiten an der Humboldt-Uni. Wir hatten dort eine sehr gute theoretische Ausbildung in Meteorologie, von der ich eigentlich heute noch profitiere. Mhm. Nach dem Studium war ich dann mal kurz beim Wetterdienst, habe also praktische Vorhersagen gemacht, musste also Rede und Antwort stehen, wenn die Leute wissen wollten, ob es morgen regnet oder nicht. Ja. Beziehungsweise, was also viel, viel wichtiger ist, ich musste gucken, ob die Flugzeuge landen können oder nicht. Ja. Und also da ist mehr dahinter als nur das reine Wetter. Ja. Vorhersagen. Ja. Ja, und dann bin ich hier an der Uni gelandet und habe hier eine Doktorarbeit gemacht. Da ging es um Sonnenstrahlung und wie die Sonnenstrahlung verändert wird, beziehungsweise umgelenkt und umgewandelt wird beim Durchgang durch die Atmosphäre. Mhm. Und das war hauptsächlich ohne Wolken. Mhm. Da ging es also nur um die Beeinflussung durch Dunst oder oder Sahara-Staub oder sowas, solche Partikel, Partikel nennt man das. Ja, ja und dann, das war 1992, war ich damit fertig und bin dann zum Institut für Troposphärenforschung hier in Leipzig gewechselt. Genau, Und dort habe ich dann ein bisschen die Richtung gewechselt. Ich bin dann also weg von den Partikeln hin zu Wolken. Mhm. Und habe dort angefangen mit tiefen Wolken, also warme, das nennt man warme Wasserwolken, die also mit Cumulus Sicherheit, zum Beispiel. Da kommt es schon drauf an, das muss nicht unbedingt nur flüssiges Wasser sein, aber das sind Wolken, die wirklich aus runden Wassertropfen bestehen, flüssiges Wasser. Ja. Und die bilden sich halt, wenn die Temperaturen also definitiv über 0 Grad sind. Mhm. Und das war meine erste wissenschaftliche Änderung, nachdem ich von der Uni weg bin. Ich habe dann haben wir uns mit Messgeräten beschäftigt, die also zum Beispiel die Größe der Tropfen messen. Weil die Größe der Tropfen und auch die Konzentration der Tropfen, also wie viele Tropfen da in der Wolke drin sind, bestimmt eben wie zum Beispiel die Sonnenstrahlung, die ja von oben auf die Wolken reinfällt, wieder zurückreflektiert wird. Ja. Und da ging es also um Effekte, wenn die Wolken sehr inhomogen sind, also wenn man nach oben guckt und sich die Wolken anguckt, sind die manchmal so milchig grau, dann sind sie also relativ homogen, aber oftmals sind sie eben auch sehr inhomogen. Also gibt es mal helle Flecken, mal dunkle Flecken, mal Lücken. Und die Sachen sind ziemlich wichtig für die Beeinflussung der atmosphärischen Strahlung durch solche Wolken. So, das habe ich also in Weilchen betrieben. Also erstmal haben wir die Tropfen an sich charakterisiert, dann haben wir neue Messgeräte entwickelt, um die Sonnenstrahlung zu messen, die beeinflusst wird durch die Wolken. Und wir haben da also viele Messungen gemacht vom Flugzeug aus, beziehungsweise vom Hubschrauber aus. Wir hatten auch mal einen Fesselballon. Mhm. Cool. Und damit habe ich mich also eine ganze Zeit rumgeärgert. Und na gut, wir hatten auch zum Teil ganz gute Erfolge. Dann bin ich ein Stockwerk höher gegangen. Das heißt, dann habe ich mich mit Eiswolken beschäftigt. Mhm. Eiswolken sind nun wieder etwas Besonderes, weil die bestehen natürlich aus Eiskristallen. Ja. Und das sind nun keine Kugeln mehr. Diese Wassertropfen sind also Kugeln. Und da gibt es Modelle, mit denen man also gut nachrechnen kann, wie sich sozusagen die Kugeln und die Sonnenstrahlung, wie die sich miteinander vertragen. Mhm. Was da zurückgestreut wird, was da verschluckt wird in dem Tropfen und sowas. Ja. Eiskristalle sind eine ganz andere Welt. Die Temperaturen sind viel niedriger dort oben, in 10 Kilometer Höhe oder sowas. Und das war sozusagen die zweite Wolkentyp, den ich da untersucht habe. Dann bin ich auch ins Ausland gegangen, weil also hier die entsprechenden Geräteträger gar nicht unbedingt da waren. Mhm. Ich war dann ein ganzes Jahr bei der NASA und die haben also hochfliegende Flugzeuge, die also bis... Oh, die ER-2 oder wie sie heißt, zwei, die U-2, die zivile, genau. Ja. Oder WB-57, mhm, das sind so umgebaute Kampfbomber zum Teil. Ja, ja, ja. Und die kommen also bis 20 Kilometer hoch. Ja. Da kann man also auch in den Tropen, die zirren, mhm, diese cool. Eiswolken ja. gut studieren. Das habe ich dann dort gemacht. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, erstmal ins IFT. Und da haben wir uns dann eher mit dem dritten Wolkentyp beschäftigt, nämlich mit Mischphasenwolken. Okay. Mischphasenwolken bestehen nun aus flüssigen Wassertropfen und Eiskristallen. Wo kommen die vor? Die kommen zum Beispiel in der Arktis vor. Mhm. Die kommen aber auch hier in unseren Breiten sehr häufig vor. Die Eisphase, muss man wissen, ist also eine wichtige Bedingung hier bei uns für die Niederschlagsbildung. Also der Regentropfen, der hier runterfällt, da können Sie eigentlich in unseren Breiten davon ausgehen, dass das irgendwann mal Eis war. Da müssen es aber schon gewitterartige Wolken gewesen nicht sein. Nicht unbedingt. So ein normaler Schauerkumulant, da ist kein Eis drin, oder? Doch, doch. Echt? Doch, doch. Okay. Meistens haben die Eisphase mit durchgemacht, diese Tropfen. Mhm. Und das liegt einfach an den Prozessen, die bei der Niederschlagsbildung eine Rolle spielen. Da können wir ja nachher noch ja, genau. drüber reden. Also das hängt nicht zwangsläufig an der Umgebungstemperatur? Nein. Okay, nein. Gut. Mhm. Und weil Sie fragten, wo wir das gemacht haben, wo es diese Wolken gibt. Die Arktis ist da ein Paradebeispiel. In der Arktis gibt es also solche Mischphasenwolken auch schon weiter unten, mhm. in tieferen Höhen sozusagen. Und in der Arktis haben wir also auch eine ganze Menge Messungen gemacht. Aktuell jetzt haben wir also auch eine Messkampagne im April, Mai, mhm. wo wir in die Arktis reisen und cool. wo wir dort zusammen mit Partnern die Eigenschaften von solchen Mischphasenwolken mhm. untersuchen. Und dann auch Flugzeug oder sind Flugzeug, die so niedrig? Ja. Flugzeug. Ja, und das habe ich am IFT, also am Institut für Troposphärenforschung, angefangen, als ich aus den USA zurückgekommen bin und bin dann allerdings 2005 nach Mainz gegangen. Mhm. Dort an die Universität, dort gibt es also auch eine ganze Menge von Kollegen, die sich also mit ähnlichen Problemen auseinandersetzen. Dort habe ich gut reingepasst und dort hatte ich also meinen ersten Ruf auf eine Professur. Mhm. Habe dann also natürlich auch viel Lehre gemacht, ja. aber trotzdem weiter Forschung. Und ja, seit letztem Jahr, also seit 2009, April, mhm. bin ich jetzt wieder in Leipzig. Okay. Als Leiter der allgemeinen Meteorologie, ja, an der Uni ja. für Meteorologie halt, ne? Ja, es gibt hier das Institut gelesen. Für Meteorologie. Genau. Ja. Das ist also Teil der Fakultät für Physik und Geowissenschaften. Mhm. Und ich bin hier der Institutsdirektor von, okay. von diesem Institut. Mhm. Wunderbar. Und ja, wir wollen uns heute ein bisschen über Wetter unterhalten. Zunächst mal sicherlich ein paar Grundlagen. Wir haben die Episode 2 von Omega Tau, glaube ich, war eine Episode beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Da habe ich mir mal so angeguckt, was da wie die Parameter gemessen werden, was da alles für Messgeräte rumstehen. Uns haben da aber eigentlich so ein bisschen die Grundlagen gefehlt. Und das liefern wir jetzt nach, besser spät als nie. Was ist Wetter? Und was ist der Unterschied von Wetter zum Klima? Naja, Wetter und Klima sind zwei völlig verschiedene Begriffe. Das wird ja auch in der Diskussion heute sehr oft vermischt. Genau, deshalb frage ich, ja. Vermanscht. Also beim Wetter geht es sozusagen um den lokalen Zustand der Atmosphäre und auch, was den zeitlichen Horizont angeht, geht es also um eine Woche zum Beispiel. Ja. Also Wetter ist, dieser Begriff ist gekoppelt einmal lokal, also eher lokal zu sehen, und er ist zeitlich begrenzt. Das heißt, wir können also zum Beispiel sagen, in Leipzig ist heute, das ist also der zeitliche Begriff, oder in den nächsten Tagen sonniges Wetter. Ja. Da hat man also in Leipzig, das ist der örtliche Bezug. Wir können natürlich auch sagen, in Kanada, egal, aber man braucht einen örtlichen Bezug, und zwar einen begrenzten örtlichen Bezug und einen zeitlichen Bezug. Klima dagegen, das ist das andere Extrem. Ja. Vom Klima spricht man eigentlich erst, wenn man eine Messreihe hat über 30 Jahre. Das ist also das Mindeste, was man braucht, um jetzt etwas von Klimaänderung oder sowas zu reden. Mhm. Und Klima hat natürlich auch einen lokalen Bezug. Also es gibt das globale Klima, das ist also über den gesamten Globus gemittelt. Und das ist ja auch die Diskussion von der globalen Erwärmung. Das bezieht sich also nicht auf den Winter in Leipzig, sondern es bezieht sich auf die globale Mitteltemperatur. Ja. Und da muss man aufpassen. Zwischen Klima und Wetter gibt es noch einen Zwischenbegriff. Das ist die sogenannte Witterung. Ah. Den gibt es im Englischen gar nicht, diesen Begriff. Auch im Deutschen gibt es den. Die Witterung geht also, kann also bis zu Monaten, bis zu einer Jahreszeit gehen und hat eigentlich auch eher einen lokalen Bezug. Mhm. Also der Winter in Leipzig war sehr kalt. Mhm. Das ist Witterung. Witterung, ja. Und da sagt man, die Witterung in Leipzig war also diesen Winter sehr kalt. Stimmt, den Begriff habe ich schon oft gehört, aber konnte ihn eigentlich nie wirklich einordnen. Mhm. Ne? Ja, nee, da muss man bei den Begriffen schon aufpassen, dass man die Sachen nicht vermengt. Und die Meteorologie ist dann die Wissenschaft vom Wetter? Also, es heißt Meteorologie. Habe ich da was anderes gesagt? Ah, sie hatten Metrologie gesagt. Ja, das Schwäbische. Blablabla. Ja, da muss man auch aufpassen. Metrologie ist nämlich was anderes. Echt? Ja, die Metrologie ist die Wissenschaft von den Maßen. Da geht es also darum, Von Meter. Wie lang ist ein Meter? Wie schwer ist ein Kilogramm? Ja. Das ist die Metrologie ohne das E. Ja. Meteorologie, das würde ich auch nicht als Wissenschaft vom Wetter bezeichnen, sondern das ist heutzutage eigentlich die Wissenschaft von der Physik und der Chemie, beziehungsweise den Vorgängen in der Atmosphäre. Der Atmosphäre. Es gibt ja auch noch den Begriff Atmosphärenphysik. Ja. Wie steht der in Bezug zur Meteorologie? Ja, die Atmosphärenphysik ist ein Teilbereich der Meteorologie, denn nicht alle Prozesse, die in der Atmosphäre ablaufen, sind physikalisch. Es gibt auch zum Beispiel chemische Prozesse. Ozonloch zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch andere Bereiche in der Meteorologie, zum Beispiel die Klimatologie oder die, also die Klima, die technische Meteorologie, die Humanbiometeorologie, die Synoptik. Die Synoptik ist das, was der normale Mensch auf der Straße eigentlich immer als Meteorologie interpretiert. Die Synoptik ist die Lehre von der Vorhersage und der Analyse des Wetters. Okay. Also Meteorologie ist tatsächlich auch der Oberbegriff, da fällt auch das ganze Klimathema drunter. Ja. So sieht man das allgemein. Okay. Okay, gut, Sie haben gesagt, dass das sich natürlich zentral um die Erdatmosphäre rankt, da insbesondere um die Troposphäre, richtig? Das heißt also, wir sollen vielleicht mal ganz kurz was zur Atmosphäre und ihren Schichten sagen, Ja, also ich habe natürlich nicht gesagt, dass es sich nur um die Atmosphäre handelt, denn Klima zum Beispiel ist also bezieht sich nicht nur auf die Atmosphäre, sondern da kommen also Meere auch mit dabei. Der Ozean kommt mit dazu, die Biosphäre kommt mit dazu, die eisbedeckten Gebiete der Erde. Ja. Also da gibt es noch eine ganze Menge von zusätzlichen Klimasystemen, so nennt man das. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Troposphäre ist also Teil der Atmosphäre. Ja. Die Atmosphäre, das kann man nicht, so genau jetzt festlegen, wie hoch die Atmosphäre geht, aber so bis 100 Kilometer auf jeden Fall. Manche Leute reden auch davon, dass es bis 1000 Kilometer geht. Ja, ist die also Ionosphäre ist ja, glaube ich, ganz da oben, die man ja, dann noch. Das ist so die Lufthülle um die Erde, wenn Sie sich das angucken. Ich glaube, der Erdradius ist um die 6000 Kilometer oder sowas. Ja. Die Atmosphäre mit von mehr als 100 Kilometern ist also eine ganz dünne Schicht rundherum. Ja. Ja. Und diese 100 Kilometer, das sind auch eigentlich für das Wettergeschehen, nicht für das Klimageschehen, aber für das Wettergeschehen hier unten am Boden ist also hauptsächlich die Troposphäre verantwortlich. Mhm. Da laufen die hauptsächlichen Prozesse ab. Und die Troposphäre geht also so ungefähr bis, ja, so zwischen 8 bis 12, 13 Kilometer Höhe. Das hängt dann wieder ab, in welcher geografischen Breite man ist. Also in polaren Gegenden ist also die Troposphäre viel dünner als in tropischen Bereichen. Mhm. Hier bei uns ist das immer so, ja, so um die 10 Kilometer. Also ich habe immer 11 Kilometer gelernt dabei. Ja, so ungefähr, das kann man Geschichte. Auch, hängt auch von der Jahreszeit ab. Ja. Charakteristisch für die Troposphäre ist also ein Temperaturabfall mit der Höhe. Mhm. Ja, man rechnet also mit ungefähr 1 Grad Celsius pro 100 Meter. Und dieser Abfall hört eben an der Obergrenze der Troposphäre auf. Ist so die Obergrenze auch definiert? Dass so ist da, die wo definiert. Die Inversion dann beginnt, dass da die Troposphäre richtig. Per Definition aufhört. Richtig, also so ist das gedacht. Mhm. Und wie gesagt, in der Troposphäre, die ganzen Wetterprozesse, die Wolkenbildung, das läuft, wir leben in der Troposphäre. Ja, insofern ist das also eine ganz wichtige Schicht. Ist es sinnvoll und richtig zu sagen, dass die zentrale Rolle bei der Gestaltung des Wetters und bei der Wetterentwicklung natürlich die Sonne als Energielieferant, aber dann vor allem der Wasserdampf spielt? Oder kann man da keine Sonderposition feststellen für den Wasserdampf? Doch, schon, der Wasserdampf hat eine ganz klare, besondere Funktion. Schon von der Physik her, da möchte ich jetzt aber gar nicht darauf eingehen, der Wasserdampf ist also eines der Gase, die man nicht mit relativ einfachen Gleichungen für die idealen Gasgemische. Da kann man den Wasserdampf nicht damit behandeln. Mhm. Der Wasserdampf ist also kein ideales Gas unter den Temperaturbedingungen, wie sie in der Troposphäre herrschen. Mhm. Also da hat schon der Wasserdampf eine Sonderrolle von der einfachen Thermodynamik her. Ja, der Wasserdampf ist deswegen eben besonders wichtig, weil er erstens ist er das stärkste Treibhausgas mit Abstand, ist also wichtiger für den natürlichen Treibhauseffekt als alle anderen Gase. CO2 ist auch nicht so wichtig, Methan, was weiß ich. Wasserdampf ist also eines der wichtigsten Treibhausgase und Wasserdampf ist natürlich wichtig auch für die Wolkenbildung. Ja. Und Wolken sind, glaube ich, das, ich will nicht sagen spektakulärste, aber das sichtbarste Zeichen von Wetter hier bei uns. Ja, und letztendlich charakterisieren ja die Wolken auch irgendwo das Wetter. Also heute regnet es, heute ist sonnig, heute hat es Wolken. Ne? Das Nebel, richtig. Das sind ja alles im Prinzip Wolkenphänomene, die man da beschreibt. Ja, und da spielt natürlich der Wasserdampf eine entscheidende Rolle. Ja. Dann reden wir vielleicht mal kurz über Wolkenentstehung. Mhm. Also klar, es ist Wasserdampf. Aber also das ist schon mal nicht klar. Okay. Dann ich das zurück. Ich fange vielleicht, ehe Sie noch weitere Fehler hier reinbringen in die Diskussion, bringe ich vielleicht mal einen kurzen Abriss, wie so eine Wolke entsteht. Also Sie haben auf jeden Fall recht, wir haben erstmal Wasserdampf, das ist also ein Gas, das sehen Sie nicht. Genau. Ja? Das heißt, wenn Sie zum Beispiel diese alten Dampfloks sich angucken und da kommt ja Wasserdampf oben raus und wenn Sie da direkt über die Esse gucken, da sehen Sie erstmal nichts. Über die was? Über die Esse, also Esse? Über den Schornstein. Okay. Ja, da sehen Sie erstmal nichts. Erst nach einer gewissen Distanz. Ja. Auf einmal sehen Sie die weiße Fahne sozusagen. Ja. Und das ist dann eben schon der kondensierte Wasserdampf. Das ist also schon, das ist flüssiges Wasser. Das heißt, Tropfen. Wolken sind kondensierter Wasserdampf. Richtig. Ja. Warum kondensiert er? Ja, das ist eine Frage des Wasserdampfdrucks. Also man muss sich das so vorstellen. In der Atmosphäre, das ist erstmal ein Gasgemisch. Und jedes Gas, die Gase bestehen ja aus Molekülen, das übt sozusagen einen Partialdruck aus, einen Teildruck. Insgesamt, hier unten, der Luftdruck ist von mehr als 1013 Hektopascal oder sowas. Mhm. Aber der setzt sich natürlich zusammen aus verschiedenen Partialdrücken von den einzelnen Komponenten. So, und jetzt ist also Folgendes der Fall. Wenn ich jetzt den Wasserdampf als eines dieser Gase betrachte, und wenn jetzt zusätzlich dazu in der Atmosphäre noch sogenannte Kondensationskeime vorhanden sind und ein gewisser Druck des Wasserdampfes existiert, der Druck, das müssen Sie sich so vorstellen, das ist also wie eine Art, die Moleküle bewegen sich in dem Gas und da ist eine gewisse ein gewisser Druck dahinter. Ja. Und wenn ich also die Kondensationskerne habe, dann kann das eben sein, dass die Wasserdampfmoleküle sich an diesem Kern anheften, ja, und in eine andere Phase übergehen, mhm, weil das dort thermodynamisch einfach günstiger ist für sie. Ja. Ja? Und da muss also ein gewisser Dampfdruck da sein. Ja. Und es müssen solche Kondensationskerne, mhm, oder Kondensationskeime, die müssen da sein. Ohne die geht es theoretisch auch. Aber da müsste der Dampfdruck so groß sein, mhm, da müsste also riesig groß sein, sodass die sich freiwillig die Gasmoleküle einfach zusammenballen, ja, und dann irgendwann mal so eine flüssige Wasserstruktur bilden, also, ja, so einen Tropfen. Ja. Und, ja, das ist also bei atmosphärischen Verhältnissen hier in der Troposphäre nicht gegeben. Ja. Also Fakt ist, wenn Sie solche Kondensationskerne haben, sie massenweise hier. Das also ist Staub, Dreck. Zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist also kein Problem. Da ist also immer so eine Angriffsfläche da für die Wasserdampfmoleküle, wo die sich andocken können. Und das nennt man eben halt Kondensation. Wenn also, mhm, ein Phasenübergang erfolgt von der Gasphase in die flüssige Phase. Und da bilden sich dann halt die Tropfen. Ja. Tropfen bilden sich eben durch verschiedene Prozesse. Der wichtigste Prozess ist diese Kondensation. Das heißt, die Wasserdampfmoleküle wandern aufgrund des großen Druckes. Die wandern da nicht freiwillig hin, mhm, oder aus Spaß, mhm, sondern, mhm, einfach nur, weil der Druck besteht, sich in der Flüssigphase zu binden. Da sind also die Bindungskräfte anders, die sind da höher. Deswegen wird das also bevorzugt. Ja. Ja? Ja. So, dann hat sich ein Tropfen gebildet. Ja? Dieser Tropfen ist dann sichtbar, und weil er relativ groß ist, also auch für das menschliche Auge, und deswegen sehen Sie also bei der Dampflok dann auf einmal diese Fahne, beziehungsweise dann sehen Sie auch die Wolken an sich. Warum bilden sich die Wolken in 1000 Meter Höhe über Grund oder in 2000 Meter oder in 500 Meter? Von was hängt das ab? Also klar von den Drücken, aber kann man das auf messbare Werte für den Alltagsmenschen runterbrechen? Ja, das kann man natürlich. Dieser Dampfdruck, von dem ich gesprochen habe, der hängt von der Temperatur ab. Mhm. Und zwar nur von der Temperatur. Okay. Das heißt, wenn Sie also die übliche Vorgehensweise oder die übliche, so kann man sich das am einfachsten vorstellen, dass Sie einfach wie so eine Art Luftblase haben, von mir aus wie so ein Luftballon. Ja. Den haben Sie unten und der steigt jetzt von mir aus nach oben, weil er zum Beispiel erwärmt wird. Ja, ja, weil er schon wärmer ist einfach. Sie können sich das so vorstellen, ja. Sie haben zum Beispiel eine Lichtung in einem ja. Wald, ja. Da haben Sie eine Wiese, ja. Und die Sonne scheint und die Wiese ist also vom Untergrund her anders als der umgebende Wald. Ja. Und da erwärmt sich von mir aus so eine Art, bildet sich wie so eine kleine Luftblase, ja, auf der Wiese. Die wird, weil sie wärmer ist als die Umgebung, wird sie leichter. Das, ja, ist also der normale Effekt, und dann, ja, steigt sie nach oben. Genau. So, wenn sie jetzt nach oben steigt, dehnt sie sich aus. Warum? Weil der Druck mit der Höhe abnimmt. Der Atmosphärendruck. Der Atmosphärendruck nimmt, okay, mit der Höhe ab. Mhm. Ja, das liegt einfach daran, an der Gravitationskraft. Und klar. Ja. Der Druck nimmt mit der Höhe ab. So, das heißt, das dehnt sich aus. Wenn sich etwas ausdehnt, man nennt das adiabatisch. Ja. Adiabatisch heißt, dass er kein Austausch mit der Umgebung großartig ist, ja, was man gut annehmen kann. Ja. Wenn er sich ausdehnt, kühlt er sich ab. Das kann man sich vorstellen, also es ist umgedreht, wenn Sie zum Beispiel eine Luftpumpe haben. Genau, ja. Hm. Und dann drücken Sie zusammen, ja, dann merken Sie, dass das erwärmt sich. Und hier ist das Gegenteil der Fall, also es gibt eine adiabatische Ausdehnung, dadurch gibt es eine Abkühlung. Ja. So, jetzt hatte ich gesagt, dass dieser Sättigungsdampfdruck, der Sättigungswasserdampfdruck, das ist also der Dampfdruck, wo es zur Kondensation kommt, ja, wo gesättigt ist. Ja. Ja. Dieser Sättigungsdampfdruck hängt von der Temperatur ab. Mhm. Und der wird eben erreicht, wenn ich also eine gewisse Temperatur unterschreite. Das heißt also, es wird immer kälter und dadurch kommt es also dann irgendwann mal zur Sättigung. Und das ist genau dort, wo die Wolkenunterkante dann ist. Mhm. Das heißt, Wolken entstehen einfach da, wenn die aufsteigende Luft durch Ausdehnung so kalt geworden ist, dass, wenn man ja auch sagt, 100% relative Feuchte erreicht ist und dann kondensiert es. Also sagen wir mal so, das ist einer der Prozesse, wie Wolken entstehen können. Und ein anderer wäre? Es gibt natürlich auch noch andere Prozesse. Es gibt ja verschiedenste Wolkenarten, das sehen Sie ja selbst. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, sind eher konvektive Wolken. So entstehen konvektive Wolken. Aber Sie können natürlich auch sehr schichtförmige Wolken haben und die bilden sich zum Beispiel an sogenannten Fronten. Dann verschieben wir das vielleicht noch 10 Minuten, wenn wir über Fronten reden. Ja? Einfach damit ein bisschen eine Struktur drin haben. Eine Sache, die wir in dem Zusammenhang, glaube ich, noch kurz erwähnen sollten, ist dieses Thema Schichtung, stabil, labil und Inversion. Mhm. Weil die eine Frage ist ja, in welcher Höhe beginnt die Wolke? Ja. Und die andere Frage ist, wie hoch ist die Wolke? Und letztendlich, wie groß wird die Wolke? Wie weit kann die Luft, wenn sie kondensiert ist, noch weiter aufsteigen? Also wenn Sie da vielleicht noch ein paar Takte dazu sagen könnten, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Ja, mit der Schichtung, das ist ganz einfach so, dass man immer den aktuellen Temperaturverlauf mit der Höhe vergleichen muss mit dem, den ich jetzt gerade geschildert habe, nämlich mit dem Verlauf einer adiabatischen Zustandsänderung. Mhm. Also, wenn zum Beispiel die Umgebungstemperatur, der vertikale Verlauf der Umgebungstemperatur unterschiedlich ist zu dem, was also so ein Luftpaket, wenn es aufsteigt, erfährt an Abkühlung. Mhm. Ja. Dann wird entweder dieses Aufsteigen wird entweder gepusht, das ist dann eine labile Schichtung. Das wäre dann der Fall, wenn also dieses Luftpaket immer wärmer ist als seine Umgebung. Ja, weil es sich weniger schnell abkühlt als die drumherum statische zum Atmosphäre. Ja. Ja, so ist ja halt die Atmosphäre so, wie sie ist, ja. Die Umgebungstemperatur. Ja. Ja. Oder der andere Fall kann auch sein, dass also diese Vertikalbewegung unterdrückt wird, einfach weil dieses Luftpaket eben halt kälter ist als seine Umgebungs-, als der Umgebungstemperaturverlauf. Ja. Also so ungefähr läuft das ab mit dieser Stabilität. Es geht also um die Umgebungstemperatur und die kann unterschiedlich geschichtet sein, stabil oder labil. Wenn sie labil geschichtet ist, wird also die Vertikalbewegung weiter unterstützt und weiter gefördert. Und bei stabilen Verhältnissen ist das eben nicht der Fall. Mhm. Das heißt also, bei labilen Verhältnissen haben wir sozusagen das Luftpaket, je weiter es aufsteigt, desto schneller steigt es auf, steigt also noch weiter auf und damit kriegt man potenziell große, hohe Wolken, so mal ganz vereinfacht. Ganz vereinfacht könnte man so sagen. Ein Prozess muss man dabei noch berücksichtigen. Und zwar muss man also wissen, dass sobald sich ein Tropfen bildet, wird sogenannte Kondensationswärme frei. Ja. Ja, das ist also eine Frage der unterschiedlichen Bindungsenergien in den beiden Phasen. Fakt ist, dass es also durch die Kondensation an sich gibt es eine gewisse Erwärmung. Mhm. Ja. Und diese Erwärmung kann also zum Beispiel dazu führen, dass diese Vertikalbewegung noch weiter unterstützt wird. Ja. Ja, weil es einfach Wärme noch zusätzlich dazu gefeuert wird. Ja. Ja. Da kommen die Begriffe trocken und feucht adiabatisch auch ins Spiel. Ne? Dann nimmt eben die Temperatur nicht mehr mit einem Kelvin pro 100 Meter ab, sondern mit ein bisschen weniger. Genau, weil das durch diese Kondensationswärme sozusagen in die falsche Richtung kompensiert wird. Die Abkühlung wird abgebremst sozusagen. Ja. Ja. Das muss man da noch mit berücksichtigen und das kann unter Umständen Konvektion auslösen. Also von Konvektion sprechen wir, wenn wir diese Aufwärtsbewegung haben. Ja. Das kann das erst auslösen. Es kann also sein, dass diese Kondensation nicht durch freie Hebung erfolgt, mit dieser Luftblase, sondern dass diese Abkühlung einfach gezwungen erfolgt, zum Beispiel an Bergen. Ja. Also da wird die Luft gezwungen, da nach oben zu gehen. Ja. Die kann gar nichts anderes machen. Ja. Sie wird dadurch abgekühlt. Ja. Und da kann es dann eben auch zu verstärkter Wolkenbildung kommen. Ja. Das führt uns dann zu Föhn. Da können wir vielleicht dann am Schluss, ich habe noch so einen kleinen Punkt, spezielle Wetterphänomene, können wir über Föhn vielleicht kurz reden, weil das ist ja Staubbewölkung, Föhn ist ja genau diese Geschichte. Ja. Okay, noch kurz zu den Wolken. Wir haben gerade schon von hohen Wolken geredet. Gibt es ja diese Stockwolke? Vielleicht ganz kurz erläutern, weil die Begriffe halt wichtig sind. Man hört über den Strato, Cumulo, Nimbo, Cirro, irgendwas. Also man hat natürlich eine gewisse Wolkenklassifikation, auf die man sich geeinigt hat. Und die kann man einmal von den Entstehungsprozessen her kann man die führen. Man kann sie aber auch basieren auf der Erscheinungsform. Und wovon Sie jetzt geredet haben, das ist also hauptsächlich die Erscheinungsform, die da eine Rolle spielt. Und wie Sie schon sagten, es gibt also Stockwerke, es gibt tiefe Wolken, die gehen so von mehr als bis 2-3 Kilometer hoch oder sowas. Dann gibt es die sogenannten mittelhohen Wolken, 5-6-7 Kilometer. Und es gibt die hohen Eiswolken, die sind also dann schon nahe der Tropopause. Ja. Tropopause ist die Obergrenze der Troposphäre. Ja, ja und dementsprechend sehen die Wolken eben auch unterschiedlich aus. Und da spielt, wie gesagt, die Genese zum Teil eine, also die Entstehung darum. Und haben auch entsprechende Namen. Ne? Das mittlere Stockwerk heißt Alto. Ja, das ist meistens lateinisch. Ja. Und da gibt es also einen internationalen Wolkenatlas von der WMO in 50er Jahren, letztes Jahrhundert rausgegeben. Und da hat man sich einfach auf die Namen geeinigt. Ja. Ja. Wo Sie gerade Wolkenatlas erwähnen, da gibt es eine schöne Webseite, den Karlsruher Wolkenatlas, wenn es den noch gibt, ich weiß gar nicht. Aber sehr schön. Da gibt es verschiedenste. Also hier am Institut gibt es auch einen Kollegen, der sind eigenen privaten Wolkenatlas da ins Netz gestellt hat. Da mangelt es nicht an Bildern, wenn man sowas Ja. Sich angucken. Können wir ja in die Shownotes als Links reinstecken. Okay, reden wir mal über den, glaube ich, zentralen Wettertreiber, Tiefdruckgebiete. Zumindest mein Verständnis. Nicht, dass ich wieder was Falsches erzähle, aber Tiefdruckgebiete sind die zentralen wettergestaltenden Atmosphärenphänomene, jetzt mal, wenn man ein bisschen größer zoomt, sozusagen, oder? Ja, also wenn man in mittleren Breiten lebt, wie wir das tun, dann sind die Tiefdruckgebiete tatsächlich sozusagen die heftigsten Wettererscheinungen. Genau, ja. Aber natürlich, wenn Sie in anderen Gegenden wohnen, also ich habe, wie gesagt, in San Francisco mal ein ganzes Jahr gelebt, da kommt also kaum mal ein Tiefdruckgebiet vorbei. Okay. Beziehungsweise Sie können auch in Gegenden wohnen, wo Hurricanes eine Rolle spielen oder wo andere Wettererscheinungen wesentlich sind. Ja. Was ist ein Tiefdruckgebiet? Also offensichtlich ist da der Druck niedrig, aber da steckt ja mehr dahinter. Ja, da steckt durchaus mehr dahinter. Also der Name Tiefdruckgebiet kommt natürlich daher, dass der Bodendruck relativ gering ist. Aber das ist eigentlich nur eine Folge. Im Wesentlichen ist so ein Tiefdruckgebiet ein Wirbel, ein Luftwirbel. Das kann man relativ anschaulich auch erklären. Der entsteht einfach durch Instabilitäten im Strömungsfeld. Also Sie können sich ja mal vorstellen, wenn Sie eine Fahne in den Wind halten und der Wind pustet in eine Richtung ganz normal, dann bleibt die Fahne nicht einfach gerade wie so eine Fläche, sondern die hat so Ausbeule. Also das so weiß, meandrierend. Ja. Und genauso was passiert in der Atmosphäre eben auch. Also wenn Dinge aneinander vorbeiströmen, ne, dann gibt es da diese Übergänge, oder? Ja, zum Beispiel, also wenn man Strömungsfelder hat, also es gibt immer irgendwelche kleinen Störungen von solchen Grundströmungen und dadurch entstehen einfach solche Mäandrierungen und diese Mäandrierungen können sich ausweiten zu richtigen Wirbeln. Also ein Tiefdruckgebiet, wenn das dann ausgewachsen ist, das hat also, wir sagen, eine zyklonale Drehrichtung, das ist also entgegen dem Uhrzeigersinn, so dreht sich ein Tiefdruckgebiet. Immer? Ja. Warum? Ja, das hängt mit der Entstehung zusammen. Das geht jetzt vielleicht doch zu weit, aber es gibt verschiedene Kräfte, die eben halt auf solche Luftpakete wirken. Und da gibt es eben halt, nennt man Corioliskraft, so eine Scheinkraft, die da eine wichtige Rolle spielt. Die Erdrotation hervorgebracht wird. Ne? Ich weiß nicht, ob man es verstehen kann, ohne es aufzeichnen zu müssen. Ja, aber, stimmt. Ja. Ich kann ja mal Folgendes erklären. Also wenn Sie zum Beispiel einen Berg haben und Sie stellen sich vor, das Luftpaket ist auf diesem Berg. Das Luftpaket ist von mir aus ein Luftballon oder sowas. Ja? Ja. So, und dann rollert das den Berg runter. So, dieser Berg, das wäre das Gegenteil von einem Tiefdruckgebiet, das ist nämlich ein Hochdruckgebiet. Ja, das ist ein Berg, das können Sie sich als Luftberg vorstellen, ein Hochdruckgebiet. Ja, das ist aber einfacher zu erklären. So, jetzt rollert dieser Fußball oder diese Luftblase den Berg runter und jetzt wirkt diese Corioliskraft. Das ist also eine Scheinkraft, die relativ schwer zu erklären ist. Das hängt mit der Drehung der Erde zusammen. Ja. Fakt ist, die wirkt immer nach rechts. So, das heißt, dieser Luftberg, der kullert nicht einfach gerade runter, sondern kriegt einen Drall nach rechts. Ja? Und im Hochdruckgebiet haben Sie dann also, wenn Sie das sich vorstellen, haben Sie dann eine sogenannte antizyklonale Strömungsrichtung. Das heißt, das geht im Uhrzeigersinn. Tiefdruckgebiet, das ist wie so ein Trichter. Auch, stellen Sie sich vorstellen, das Luftpaket fällt sozusagen runter, entsprechend dem Gradienten. Kriegt auch wieder so einen Drall nach rechts durch diese Corioliskraft. Ja. Und dadurch tut es sich automatisch immer so zyklonal drehen. Okay, das heißt, Tiefdruckgebiete drehen sich? Tiefdruckgebiete sind Wirbel, so würde ich es formulieren. Sinnvoller, ja. Und die haben dann eben auch identifizierbare Teile. Wir haben vorhin über Fronten geredet. Der Begriff Kaltfront, den kennt jeder. Ja. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wie so die einzelnen Teile des Tiefdruckgebiets aufgebaut sind und was die einzelnen Fronten und Sektoren für Wettererscheinungen haben? Dieser Wirbel, der ist natürlich nicht von Anfang an ein Wirbel, sondern das ist am Anfang erstmal einfach nur eine Ausbuchtung, wo warme gegen kalte Luft beziehungsweise kalte gegen warme Luft vorstößt. Ja. Und dort, wo also diese kalte Luft und die warme Luft, wo die voneinander getrennt sind, dort spricht man also von sogenannten Fronten. Ja, also Das kann man wirklich so wie, wie früher in den Kriegen, wo es also Fronten gab, wo also die einen ja. gegen die anderen. Hier ist es also die warme Luft gegen die Kaltluft, dann ist es eine Warmfront. Und wenn die Kaltluft gegen die Warmluft vordrängt, dann oder wenn die Kaltluft hinterher kommt ja. nach der Warmluft, dann ist es also eine Kaltfront. Mhm. Und im Normalfall ist es also so hier bei uns auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel ist es übrigens alles genau umgedreht, ja. wegen der Corioliskraft. Ja. Die wirkt dort nämlich nicht nach rechts, sondern nach links. Ja. Aber egal. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Normalerweise ist das also so aufgebaut, dass Sie erstmal eine Warmfront haben als mhm. erstes. Und das heißt, da kommt warme Luft angeströmt. Naja, muss ich vielleicht noch genauer erklären. Also mhm. Sie haben eine Luftmasse, das ist von mir aus eine relativ kalte Luftmasse. Die liegt am Boden. Weil sie schwer ist. Ja. Mhm. So, jetzt kommt aus der Richtung, sagen wir mal, aus Richtung Westen, ja. Kommt jetzt Warmluft durch diesen Wirbel angetrieben, ja. Kommt jetzt und geht gegen diese Kaltluft vor. Die Kaltluft ist spezifisch schwerer, das hatten Sie schon gesagt. Das heißt, die Warmluft gleitet auf, ja. auf dieser Kaltluft. Ja. Das Aufgleiten ist wieder mit adiabatischen Abkühlen verbunden ja. und irgendwann gibt es da mal Wolken. Und das sind ja. jetzt aber keine durch Konvektion und Aufsteigen entstandenen Wolken, sondern durch eine Aufgleitbewegung. Da haben wir vorhin kurz schon drauf hingewiesen. Richtig, ja. das sind Aufgleitwolken. Genau. Und da bilden sich natürlich unten andere Wolken als weiter oben. Mhm. Ganz weiter oben ist die Temperatur niedriger, das sind das Eiswolken. Mhm. Deswegen sehen Sie also schon weit vor dieser Warmfront, sehen Sie die Eiswolken, die Zirren. Zirren da oben, ja. ja. Die sehen Sie allerdings auch unter Umständen in Hochdruckgebieten. Ja. Also dieser alte Spruch, den kennen Sie ja wahrscheinlich, in Frauen und Zirren kann man sich irren. Den kann ich jetzt man noch darf nicht sich also, wenn man diese Zirren sieht, darf man nicht unbedingt immer darauf, ja. daraus schlussfolgern, dass da hier eine Warmfront kommt. Ja. Das kann auch mittendrin in einem permanenten Hochdruckgebiet mhm. okay. sein. Aber bei dieser Warmfront ist es also so, Sie sehen die also dann, wenn Sie am Boden stehen in Leipzig und nach oben gucken, und Sie sehen Zirn und Sie wissen, dass da kommt also eine Warmfront an, dann kann das also ja 1000 Kilometer vorher schon sein. Ja. Ja. Die Warmfront ist das, was am Boden die Wettererscheinungen bringt. Ja. So, und dann kommt also diese Warmfront an. Die Wolken kommen immer tiefer, ja, weil sozusagen die Warmluft, die gleitet ja auf. Und das ist wie so eine, ja. wie so eine schräge Fläche. Ja. Das heißt, die Wolken werden immer tiefer. Und irgendwann geht die Front durch, das heißt, Sie kriegen Warmluft hier unten rein. Und das ist meistens mit einem Windsprung verbunden. Das ist mhm. ein sogenannter zyklonaler Windsprung. Das kann man theoretisch erklären, dass sich der Wind da ändern muss in einer gewissen Richtung. Das ist also das Hauptkriterium für so eine Front. Natürlich ändert sich meist die Temperatur, aber nicht immer. Mhm. Ja. Es ändert sich der Luftdruck. Ja, also vor der Front hat man immer Luftdruckfall. Mhm. Das ist immer das wichtigste Zeichen. Ja. Und wenn die Front durch ist, hat man immer meistens einen gewissen Druckanstieg. Mhm. Die Bewölkung ändert sich. Da kommt es jetzt drauf an, was die Front für einen Charakter hat. Da gibt es also aktive und passive Fronten. Führt hier sicherlich zu weit. Ja. Deswegen ist es ja auch so schwierig, das einfach so zu erkennen, weil es da zu viele Facetten gibt. Ja. Ja. Es gibt also selten diesen Lehrbuch. Ja. Frontdurchgang. Ja. ja, und dann ist die Warmluft da. Dann gibt es meist Wolkenauflösung. Druck steigt wieder. Ja, und dann danach kommt dann die Kaltfront und die entsteht eben dadurch, dass hinterher wieder Kaltluft ankommt. Ja. Und die schiebt sich jetzt quasi unten unter die Warmluft runter. Ja. Also im theoretischen Reinfall. Ja. Also, Reinfall. Idealfall. Also die kriecht sozusagen unter die Warmluftdecke genau. sozusagen. Ja. Ja, so. Und dadurch kriegt man halt eigentlich eine Inversion. Ne? Also eigentlich ist dann oben warm und unten kalt. Müsste eigentlich dann zu einer Stabilisierung führen, oder? Das ist auch nur der Lehrbuchfall sozusagen. Also da gibt es zig Facetten, wie das ablaufen mhm. kann. Also ich habe es halt so gelernt, dass die Warmluft, dass die Kaltluft im Prinzip natürlich sich unten drunter schiebt, aber aufgrund der Reibung am Boden sich trotzdem so ein Keil bildet, wo es dann doch oben kalt und unten relativ warm ist und dass sich dadurch eben eine starke Labilisierung ergibt, was man ja eben an Kaltfronten kennt. Da gibt es dann Schauer, da gibt es vielleicht Gewitter, ja. weil eben zumindest in den unteren paar Kilometern eine deutliche Labilisierung eintritt. Ja, da haben sie durchaus richtig aufgepasst, würde ich denken. das ist der sogenannte aktive Kaltfronttyp. Mhm. Und klar, ich hätte es nicht besser formulieren können. Okay. So ungefähr läuft das dann. Dann belassen wir es dabei. es gibt noch den Begriff der Okklusion, ne, wo dann die Kaltfront irgendwie, weil sie schneller strömt, die Warmfront einholt und dann das Tiefdruckgebiet irgendwie kollabiert und dann ist irgendwie vorbei. So. Ja, die Okklusion ist einfach, wie Sie schon sagten, die Kaltluft hat die Warmluft eingeholt und die Warmluft wird sozusagen hochgehoben. Ja. Und im Prinzip ist dann sozusagen die Musik vorbei. Ja. Der Antrieb fehlt dann irgendwie für das Tief, sich weiter zu wirbeln. Mhm. Und irgendwann löst sich dann auf. Ja. Aber manchmal hat die Okklusion auch sehr starke Wettererscheinungen, weil sie oft, also es gibt dann Okklusionen mit Warmfront und mit Kaltfrontcharakter. Ja. Auch da ist das die Varianz sehr, sehr groß. Mhm. Über eine Sache haben wir noch gar nicht geredet und das ist der Wind. Ich meine, wenn ich hier hoch habe und da tief, dann müsste eigentlich der Wind vom Hoch zum Tief strömen. Ich glaube, das ist irgendwo offensichtlich. Aber da spielt wahrscheinlich auch wieder irgendeine Ablenkung, Stichwort Corioliskraft, eine Rolle? Ich dachte, wir hätten gerade darüber gesprochen. Also dieses Luftpaket ist ja nichts weiter als ein bewegtes Luftpaket ist Wind. Ja gut, aber jetzt mal, wir haben über den Wirbel gesprochen, aber wenn ich jetzt irgendwie hier am Boden stehe und es hat 20 km/h Westwind, dann ist das ja eine Folge davon, dass es wahrscheinlich im Westen, im Osten ein Tief hat und im Westen ein Hoch, so grob. Ja, aber stellen Sie sich das wieder mit dem Berg vor. Das Hoch von mir aus ist dieser Berg. Das ist ein Luftberg. Ja. Die Luft kullert dort runter. Das ist der, das merken Sie als Wind. Wind ist ein bewegtes Luftpaket. Bewegte Luft, ja. So, das kullert da runter und die Corioliskraft wirkt nach rechts. Ja. Ja. Das heißt, Sie kriegen also die antizyklonale Drehung, diese antizyklonale Windrichtung im Hoch und die zyklonale im Tief. Das heißt, der Wind strömt eben nicht geradeaus vom Hoch zum Tief. Nein, natürlich nicht, ja. Weil, wie gesagt, diese Scheinkräfte im Moment wirken. Ja. Ja, dann reden wir mal noch kurz über Großwetterlagen. Was ja auffällt, zumindest dem aufmerksamen Beobachter, also zum Beispiel dem Segelflieger oder dem Segelbootlessfahrer, irgendwie kommt das Wetter immer von Westen. Also immer ist natürlich auch eine Vereinfachung oder eine Verallgemeinerung, aber meistens. Warum? Das liegt einfach an unserer geografischen Breite, in der wir liegen, und der allgemeinen Zirkulation in der Atmosphäre. Es gibt sozusagen eine mittlere Windbewegung auf der Erde. Mhm. Da gibt es also eine Zellenstruktur. Wenn man sich das vertikal vorstellt, gibt es also am Pol eine geschlossene Zirkulationszelle, das ist die Hadley-Zelle. Mhm. Es gibt dann am Pol auch wieder so eine geschlossene Zelle. Und auch in den mittleren Breiten, wo wir also sind, gibt es auch so eine Zelle. Und diese Zellen sind also so aufgebaut, dass wir also hier bei uns immer hauptsächlich Westwind haben. Mhm. Ja, das ist also nichts Geheimnisvolles oder das ist so. Und da bilden sich halt auch die wesentlichen Tief- und Hochdruckgebiete bei uns. Mhm. Das heißt, das interessante Wetter kommt aus Westen. Und nicht lokal immer, aber grundsätzlich. Unsere Grundströmung ist West. Ja, genau. Ja, das kann man sagen, aber deswegen kommt das interessante Wetter nicht unbedingt nur aus dem Westen, sondern da haben sie alle Möglichkeiten drin, wo das sonst herkommen kann. Der Grundstrom ist sozusagen aus West. Also statistisch kann ich schon aus der Beobachtung als jemand, der zumindest am Wochenende das Wetter immer sehr aufmerksam beobachtet, schon sagen, dass bei der Mehrzahl aller fliegbaren Wetterlagen im Sommer die Fronten und die Wetteränderungen aus Westen kommen. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Selektion. Es gibt ja noch diese stabile Ostlage, den Begriff stabiles Hoch hört man öfter mal im Sommer. Ja gut, also es gibt Großwetterlagen, da haben sich also Kollegen schon vor 70, 80 Jahren damit beschäftigt. Das ist eigentlich heutzutage nicht mehr so richtig in, will ich mal sagen, weil es einfach zu variabel ist, die ganze Sache. Und einem das ja auch nichts nützt, wenn ich jetzt mir sage, ich habe jetzt eine stabile Hochdrucklage aus dem Osten oder sowas. Mhm. Kann man gern einführen, aber das ist eigentlich nicht mehr so wirklich im Gebrauch. Mhm. Aber es gibt typische Wetterlagen und das ist ja das, was Sie damit sagen wollen. Und die sind klassifiziert worden von Kollegen schon vor 50, 60, 70 Jahren. Mhm. Und die sind auch typisch. Mhm. Ja, da gibt es die sogenannte 5B-Wetterlage zum Beispiel. Mhm. Da ist also immer Vorsicht bei der Vorhersage angesagt. Das sind also solche Wetterlagen, wo sich Tiefe im Raum von Genua, im Golf von Genua bilden. Die pumpen sich dort richtig mit Wasserdampf voll und machen dann so eine kleine Kurve um die Alpen rundherum und kommen dann sozusagen aus Südosten oder aus Osten dann bei uns hier an. Und da bilden sich gewisse Strömungsmuster raus, die also sehr viel Niederschlag zum Beispiel bringen können. So heißt es 5B? Also ist das eine Nummerierung? 5B, das ist eine so Nummerierung, wie 7A? Die ist, okay. Die ist willkürlich ausgedacht. Der Herr Van Bebber hat sich da mit beschäftigt. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nichts, was so wirklich heutzutage diskutiert wird, modern. Okay, ist mehr so Bauernregel-Level. Ja. Okay. Gut, dann reden wir noch über ein paar konkrete, identifizierbare und benennbare Wetterphänomene. Das erste, das mir dazu einfällt, ist Gewitter. Wie entsteht ein Gewitter? Was ist Gewitter? Also Blitz, Donner, klar, aber... Einfache Frage, aber gar nicht so einfach zu beantworten. Deshalb frage ich auch Sie und versuche es nicht selber zu erklären. Und das ist durchaus da auch noch nicht gar nicht alles klar. Mhm. Aber es gibt gewisse grundlegende Sachen, die eigentlich unumstritten sind. Also so ein Gewitter, was auf jeden Fall da sein muss, Sie brauchen sehr starke Konvektion, Sie brauchen also sehr labile Schichtung, mhm. Sie brauchen von unten sehr viel Wasserdampf, der immer wieder nachgefüttert wird. Mhm. Fakt ist, dass wir ein gewisses Ladungsfeld in der Atmosphäre auch ohne Wolken haben, also auch ohne Gewitterwolken. Und die Gewitterwolken machen also Folgendes, das ist wie so ein Generator, der eine Ladungstrennung verursacht. Ja. Und wie diese Ladungstrennung vonstatten geht, also die Wolkenobergrenze und die Wolkenbasis haben da also bauen da ein starkes elektrisches Feld auf. Und ein entsprechendes Feld ist dann von der Wolkenuntergrenze auch zum Erdboden. Und wie dieses Feld aufgebaut wird, da scheiden sich noch ein bisschen die Geister. Ah ja. Was wohl klar ist, dass die Größe der Tropfen eine Rolle spielt. Die führt also dazu, dass sozusagen die Ladungen getrennt nach oben und nach unten transportiert werden. Und auch die Eisphase spielt da wohl eine wichtige Rolle. Also sprich, Gewitterwolken müssen einen Teil ihres Volumens quasi als Eiskristalle statt Wasserdampf. Das ist wohl offensichtlich notwendig. Mhm. Ja. Mhm. Also die Eisphase ist einer der wichtigen Ladungstrennungsprozesse, die da eine Rolle spielen. Mhm. Also es muss sich ein Ladungsfeld aufbauen. Wie gesagt, die Einzelheiten sind selbst gar nicht mal noch nicht wirklich alle hundertprozentig klar. Da gibt es ein gewisses Bild, führt jetzt hier vielleicht zu weit. Aber Fakt ist, wenn Sie so ein Feld aufgebaut haben zwischen dem Boden und der Wolke, dann gibt es nicht automatisch einen Blitz oder einen Donner. Mhm. Ja? Ja. Weil solche Ladungsunterschiede haben Sie eigentlich dauernd. Ja. Und man weiß ja, dass Luft an sich ein starker Isolator ist. Das heißt also, dass also selbst wenn da ein großer Ladungsunterschied ist, dass deswegen kein Blitz entsteht. Wenn der Blitz entstanden ist, haben sie also sozusagen so eine Art Kanal sich geschaffen, wo die Elektronen bzw. die geladenen Ionen ungehindert durchfließen können. Um die Ladungsdifferenz quasi aufzuheben. Um den Ladungsunterschied abzubauen, weil der Ladungsunterschied muss abgebaut werden. Das ist klar und das passiert erst, wenn da also ein ganz starkes elektrisches Feld da ist. Mhm. Weil die Luft eben so ein starker Isolator ist, leitet elektrisch nicht. Mhm. Wie das dann vonstatten geht, das ist relativ klar. Also meistens, wenn das also Blitze sind von der Wolke zum Boden, weil es gibt auch Blitze zwischen den Wolken. Aber wenn das so ein normaler Blitz Richtung Boden ist, dann fängt er also im Prinzip von oben an, sich durchzukämpfen durch diesen Isolator. Mhm. Der Isolator ist wie eine Sperrschicht für die geladenen Teilchen, fängt dann von oben an, sich durchzukämpfen und dann gibt es auch von unten, kommt dann so ein Blitz entgegen und wenn die sich dann treffen, dann bilden die so einen Blitzkanal und dieser Blitzkanal, da bildet sich ein Plasma und dieses Plasma fängt dann eben durch die starken Ladungsbewegungen da drin, fängt das an zu leuchten. Mhm. Das heißt, der Blitz, die optische Erscheinung ist das Erste, was Sie sehen. Klar. Ja. Und dann fängt er auch noch an, sich auszudehnen, weil das natürlich auch sehr heiß wird, dieser Blitzkanal. Und dieses Ausdehnen, das tut den Donner erzeugen. Das ist einfach wie so eine Schockwelle. Ja. Und da entsteht dieser Knall. Mhm. Das heißt, wenn Sie einen Knall hören, also einen Donner, dann ist klar, da war vorher auch ein Blitz. Ja. Das heißt, ein Donner ist hinreichend dafür, dass Sie ein Gewitter identifizieren. Haben. Ja. Wenn Sie nur den Blitz sehen, dann nennt man das Wetterleuchten und kein Donner. Ja. Ja. Das heißt, je höher die Wolken, also nicht je höher sie anfangen, sondern je größer die vertikale Ausdehnung der Wolke, desto stärker das Gewitter, weil die Ladungsdifferenz größer ist. Da ist was dran. Ich meine, es ist immer die Frage, was Sie als Stärke des Gewitters bezeichnen. meinen Sie damit die Stärke des Blitzes oder des Donners oder meinen Sie damit den Niederschlag, der damit fällt? Ich sag mal, die Tendenz davon, als Segelflieger wegzubleiben. Und das hat meistens was mit Niederschlag, mit Windböigkeit zu tun und dann natürlich irgendwann auch mit Blitzen. Ja. Also ich sag mal, wenn ich so eine Cumulonimbus sehe, die halt irgendwie 2-3 Kilometer hoch ist, nennt man sie vielleicht auch noch gar nicht so, dann fliege ich da drunter, freue mich über den tollen Aufwind. Ja. Aber wenn das Ding dann mal so ganz nach oben geht und vielleicht eine kleine Eiskappe hat, dann halte ich mich davon fern. Ja. Ja, die vertikale Ausstreckung der Wolke ist auf jeden Fall ein Zeichen für die Intensität der Vertikalbewegung. Genau. Und die ist gefährlich ab einer bestimmten Größe. Die kann gefährlich werden für Sie. Ja. Aber Sie können natürlich auch heftigste Wettererscheinungen haben, ohne dass Sie einen Blitz haben. Das ist eine normale Schauerwolke. Da werden Sie wahrscheinlich auch nicht so gerne reinfliegen wollen. Nee. Ich meine, ein normaler Schauer macht eigentlich nichts. Mhm. Das Flugzeug fliegt dann nicht mehr so gut, aber es tut einem erstmal nicht weh. Aber wenn es halt böig wird, wird es halt. Also Böigkeit ist die erste große Gefahr. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass einen der Blitz trifft. Ich meine, wenn es da wirklich rumblitzt, fliege ich da nicht hin. Ja. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Gibt es ja diese Geschichten von irgendwelchen wahnsinnigen Drachenfliegern, die dann ganz stolz berichten, dass sie in die Wolke gesaugt wurden und 2 Stunden später, 20 Kilometer entfernt, dann wieder irgendwo rausgefallen sind. Das finde ich immer nicht so witzig. Okay, das nächste Wetterphänomen, das glaube ich auch jeder kennt, ist Nebel. Ja, Nebel ist einfach nur eine Wolke, die Untergrenze am Boden hat. Ja, und entsteht genauso, also da gibt es natürlich auch verschiedene Facetten. Es ist einfach nur kondensierter Wasserdampf. Mhm. Und der Wasserdampf bildet die Tropfen. Die Tropfen sind eben so groß und weil die so groß sind, kann man nicht mehr durchgucken. Naja. Ja, nur weil sie groß sind, sieht man sie und wenn eben viele Tropfen da sind, sieht man eben nicht mehr viel. Das heißt also, mit anderen Worten, es ist feucht und warm und dann kühlt es ab. Das muss ja passieren, das muss ja abkühlen, sonst kondensiert ja nichts. Es geht immer um den Wasserdampfdruck. Ja. Ja, der Wasserdampfdruck, der Sättigungswasserdampfdruck genauer gesagt, der ist eine reine Funktion der Temperatur, von nichts anderem. Ja. Das heißt, sie können jederzeit dort, wo Wasserdampf ist, Nebel erzeugen, indem sie einfach die Temperatur runterfahren. Ja. Ein anderer Begriff in dem Zusammenhang ist auch Hochnebel. Ich meine, Hochnebel, Wolke, was ist da der Unterschied? Keiner. Okay, warum gibt es denn den Begriff Hochnebel? Keine Ahnung. Okay. Also Hochnebel ist einfach, übersetzt würde ich denken, das ist einfach nur eine Schichtwolke. Ja. Ja. Also zum Beispiel, indem sich der Wasserdampf an der Inversion sammelt und dann da kondensiert. Ja, es geht um die Abkühlung. Ja, es ist nur die Abkühlung. Der Ursprung dieses Begriffs kommt, glaube ich, daher, dass man unter Umständen Wetterlagen im Herbst hat, wo man erstmal Nebel hat am Boden. Und am Boden tut er sich dann einfach durch die Erwärmung auflösen oder aus anderen Gründen. Ja. Und die Erwärmung reicht eben nicht bis in größere Höhen, sodass in der Höhe der Nebel dann erhalten bleibt. Ja. Aber rein physikalisch sind das alles kondensierte Wassertropfen. Ja, klar. Ob Sie es Hochnebel bezeichnen oder Wolke oder sonst wie, ist eigentlich völlig egal. Und ein Wetterphänomen, das damit zusammenhängt, obwohl es vielleicht nicht in erster Linie ein Wetterphänomen ist, ist ja auch Smog. Ne? Das ist ja nur kein Wasserdampf, das ist ja Dreck. Aber warum entsteht an manchen Tagen Smog und an anderen Tagen nicht? Also Smog hat erstmal jetzt nichts mit Wasserdampf zu tun. Eben. Ja. Smog, ist die Frage, was Sie damit genau meinen. Aber ich nehme an, Sie meinen mit Smog, dass das also gasförmige Verschmutzungen sind und auch partikelmäßige Verschmutzungen. Also Sie haben beide Phasen da drin. Ja. Das können irgendwelche Auspuffgase sein, das sind aber auch Partikel. Ja. Ja. Und die akkumulieren sich im Laufe einer gewissen Zeit und werden dann durch den Menschen als unangenehme Phase empfunden. Und da gibt es natürlich gewisse Wetterlagen, die dazu führen, dass sich sowas ansammelt und aufakkumuliert. Weil Sie haben hier immer Straßenverkehr, Sie haben hier immer Industrie, Sie haben immer Feuerung und sowas. Ja. Aber wenn Sie also eine Westwetterlage haben, wo ja ein Tief nach anderen kommt, dann wird mit dem Tief immer wieder neue Luft rangebracht und die alte wird weggepustet. Ja. Es gibt Wetterlagen, wenn ja also ausgedehnte Hochdruckgebiete bei uns vorhanden sind, dann bildet sich manchmal so eine Absinkinversion bei solchen Hochdruck. Wetterlagen. Was heißt absinken? In solchen Hochdruckgebieten haben sie dann im Zentrum auch Absinkbewegung. Mhm. Ja, die Absinkbewegung bewirkt ja die Wolkenauflösung. Ja. Deswegen haben sie ja da weniger Wolken. Und das Absinken kann eben dazu führen, im Sinne Erwärmung in der Höhe, dass sie sozusagen eine Inversion dadurch, Temperaturinversion entsteht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Inversion ist also wie so eine Art Sperrschicht aufgrund der Stabilität. Ja. Und wenn sie so eine Sperrschicht aufbauen, dann tun sich eben diese Verschmutzungen akkumulieren. Die werden nicht wieder ausgetauscht mit der Höhe oder mit irgendwas anderem. Mhm. Hochdruckgebiet, da ist dann sowieso nicht so viel Bewegung. Ja. Dann tut sich das einfach ansammeln und sie empfinden das dann als Smoke. Diese Sperrschicht, die definiert ja auch die Obergrenze von Wolken, ne? Weil eine Wolke, die sich ausdehnt, kann ja auch nicht weiter als bis zu einer potenziellen Inversion. Meistens nicht. Also es kommt immer drauf an. Auch hier ist die Welt nicht so einfach. In den Tropen zum Beispiel gibt es also derartig heftige Vertikalbewegungen, die dazu führen können, zumal man in den Tropen auch so eine Art, das nennt man Tropopausenbruch hat. Ah ja. Aber es kann also durchaus sein, dass solche Wolken einfach diese Sperrschicht einfach rein dynamisch durchstoßen. Ja. Einfach weil sie so viel Puste von unten haben. Ja. Ja. Und das gibt es natürlich auch. Also insofern, im Normalfall, wenn sie eine Inversion haben, ist das dann meistens die Obergrenze der Bewölkung. Ja. Ja. Aber bei konvektiver Bewölkung muss das nicht immer stimmen. Das ist halt auch so was, was man im Segelflugwetterbericht liest. Sperrschichten in welchen Höhen. Und letztendlich ist das dann zumindest, wenn nicht irgendwas ganz Besonderes passiert, determiniert das die Obergrenze von Wolken, die Höhe von Wolken letztendlich. Ne? Im Normalfall, ja. Okay, das letzte Phänomen, auf das ich noch kurz eingegangen wäre, ist der Föhn. Den Begriff kennt wahrscheinlich jeder, nicht nur von den Haaren, sondern auch von der Wetterlage. Mhm. Was ist Föhn? Ja, Föhn ist das beste Beispiel, wo man es am besten erklären kann, ist vielleicht die Alpen. Ja. Wenn die also von Süden angeströmt werden, gibt es in München, zumindest im Alpenvorland, diesen sogenannten Föhn. Und das ist ein trockener und relativ warmer Fallwind. Der entsteht einfach dadurch, man muss sich das so vorstellen, sie haben auf der Südseite der Alpen anströmende Luftbewegung. Mhm. So, das heißt, die Luftpakete werden an den Alpen, ob sie wollen oder nicht, gezwungen aufzusteigen und zu kondensieren. Das heißt, dort bilden sich dann eben Wolken. Auf der Südseite der Alpen? Ja. Mhm. Wenn sie dann auf der anderen Seite der Alpen wieder runterkommt, die Luft, dann erwärmt sie sich adiabatisch. Ja. Dadurch wird sie warm. Sie müsste aber genauso warm sein wie in der gleichen Höhe vor den Alpen. Aber dadurch, dass sie in der Zwischenzeit Kondensation hatten, wird die Luft auf der Nordseite der Alpen also relativ gesehen wärmer und trockener. Also sie haben weniger Wasserdampf in dieser Luft und sie ist wärmer relativ gesehen. Einfach durch diesen Kondensationsprozess auf der Südseite. Also quasi sie verliert weniger Temperatur beim Aufstieg wegen feuchtadiabatischer Abkühlung, als sie beim Runterfallen wieder dazukriegt. Ja. Und dadurch ist die Luft halt einfach wärmer, nachdem sie über die Alpen gekommen ist. Ja. So funktioniert das ungefähr und das kann merkliche Temperaturunterschiede ausmachen und gerade so im Frühjahr ist das dann eigentlich ganz, ganz nett. Es kann aber eben auch nervig sein, wenn es dann wirklich zu warm wird und zu trocken. Der Mensch mag das nicht unbedingt. Mhm. Ja, Wetterfühligkeit. Ne? Ja. Da entsteht ja dann auch noch eine dritte Wolkenform manchmal, über die wir noch gar nicht geredet haben, die Lentis, ne? Lentikulares-Wolken. Also die bildet sich oftmals so an Berghängen, also an Gipfel, die lugt so über Gipfel von Bergen rüber. Ja, das sind spezielle Wolkenformen, die also meistens nicht immer orografisch bedingt sind. Mhm. Meistens. Also es gibt auch zum Beispiel solche Wolkenformen in Gravitationswellen, wo durch verschiedene Prozesse gibt es dann also ein Auf und Ab, Auf und Ab. Ja. Und bei dem Auf bilden sich die Wolken, bei dem Ab tun sie sich wieder auflösen. Dann bilden sich auch solche Lentikulares, das heißt ja Linsen. Also linsenförmigen Wolken. Ja. Würde ich jetzt nicht für besonders spektakulär, besonders wichtig halten. Für den Segelflieger sind sie halt faszinierend, wenn man in diesen Wellen halt schöne Flüge machen kann. Wir haben da übrigens auch demnächst eine Episode mit den Jungs vom Mountain Wave Project, die dieses Zeug erforschen, nur so als Werbung für Zeug, das da demnächst mal noch kommt bei Omega Tau. Okay, damit sind wir eigentlich mit dem sozusagen vorbereiteten Teil durch. Ich denke, wir sollten mal noch kurz darüber reden, was Sie jetzt hier forschen. Was ist heutzutage in der Meteorologie Forschungsthema? Also ich denke natürlich das ganze Thema Global Warming und so weiter. Aber ich weiß nicht, beschäftigen Sie sich auch da damit hier oder was machen Sie? Nein, also wir sind im Moment noch keine, also unsere Einrichtung beschäftigt sich nicht mit globaler Klimavorhersage. Mhm. Das kann sich aber ändern, weil wir also gerade eine Neuberufung am Laufen haben und da werden sich sicherlich auch die Themenschwerpunkte des Instituts ein bisschen ändern. Mhm. Das ist so an solchen Instituten, dass mit den Leuten, klar, die kommen, sich die Themen entwickeln. Ja. Ich bin hierher gekommen, ich mache relativ viel atmosphärische Strahlung, habe ich ja am Anfang erzählt. Ja. Und da haben wir mehrere Schwerpunkte. Das eine, was wir machen, sind eben halt Sahara-Staub-Geschichten. Mhm. Wir waren also mit Teil einer Forschergruppe, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wurde, wo also die Effekte von Sahara-Staub zum Beispiel auf das atmosphärische Strahlungsfeld untersucht worden. Da hatten wir also jetzt schon fast 6 Jahre Finanzierung und wir haben da also mehrere Experimente durchgeführt, die ziemlich erfolgreich waren. Also die Frage ist, ob Sahara-Staub die Einstrahlung in Europa nennenswert beeinflusst. Zum Beispiel, also eine der wichtigen Fragen ist, ob dieser Sahara-Staub dazu führt, dass man am Boden eine Abkühlung oder eine Erwärmung bekommt. Mhm. Weil es gibt ja da verschiedene Prozesse, die dabei eine Rolle spielen. Also einmal hat man ja, wenn man so eine Staubschicht über dem Boden hat, wird natürlich Sonnenlicht gleich mal wieder zurückgestreut. Ja. Das kommt gar nicht erst zum Boden. Ja. Ja, und das würde eine Abkühlung bedeuten. Ja. Auf der anderen Seite wird aber auch Sonnenlicht innerhalb der Schicht absorbiert. Mhm. Das, man kann das so umschreiben, das wird irgendwie verschluckt, ja, und dann in andere Energieformen, unter anderem Wärme, umgewandelt. Das heißt, das würde zu einer Erwärmung führen. Mhm. Und da haben wir also Experimente gemacht, um das über See und Land zu untersuchen. Mhm. Ja, das ist eine Forschungsrichtung. Wir sind auch aktiv in China. Da geht es um, was Sie vorhin als Smoke bezeichnet hatten, mhm, also um Aerosol bzw. Partikelverschmutzung in Ballungsräumen in China. Unser Spezialgebiet ist die Gegend um Guangzhou, das ist also gleich bei Taiwan, dort im Südosten von China. Mhm. Und da sind wir Teil von einem Schwerpunktprogramm, was auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. Und dort machen wir also auch Flugzeugmessungen und gucken, ob die Bedingungen am Boden, die Reflexionsbedingungen am Boden, inwieweit die wichtig sind für die Messung von diesen Verschmutzungen vom Satelliten aus. Mhm. Warum gerade in China? Kann man das nicht hier auch messen? Ja, hier haben wir nicht mehr so viel Schmutz. Also einfach, weil da, okay. Mhm. Dort sind die Effekte einfach viel, viel stärker. Ja, okay. So, das ist also eine Sache, die wir verfolgen. Ein anderes Projekt läuft bei uns in der Arktis. Da geht es um Mischphasenwolken, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja, ja. Relativ wichtige Sache, ob da ein bisschen Eis drin ist oder alles nur flüssiges Wasser in Wolken, das macht viel aus. Mhm. Gerade aktuell steht die Begutachtung für ein anderes Schwerpunktprogramm an bei uns. Es geht also um diesen neuen Forschungsflieger Halo, ja, der von Deutschland gekauft, ja, und jetzt langsam für die Wissenschaft in Betrieb genommen wird. Ja. Das ist also gerade aktuell Ende dieser Woche das Begutachtungskolloquium, ja, und da sind wir also auch mit dabei, mhm, und hoffen auch weiter mit forschen zu können. Dabei. Der wird ja von der DLR betrieben. Der und Flieger, ja. Da bin ich auch am Reden mit der DLR, dass wir uns das mal genauer angucken, ja, und da mal dann das genauer betrachten. Das ist bestimmt ein spannendes Thema. Ja. Alles, was fliegt, ist immer spannend. Mhm. Ja, weil wir bei Fliegen sind, also wir in der Arktis fliegen wir, wie gesagt, mit so einem Flugzeug vom Alfred-Wegener-Institut. Mhm, so eine Dots 28 gibt es die noch? Nee. Nicht mehr? Okay. Nee, die haben jetzt einen, was heißt neuen Flieger, das ist zwar ein uralter Flieger, aber den haben sie neu erworben. Das ist so eine DC-3. Okay. Mhm. Und ja, aber hier mit dem Institut für Troposphärenforschung machen wir auch Hubschraubermessungen. Mhm. Da haben wir unser Zeug dranhängen zur Messung von Sonnenstrahlung und ja, das IFT hat ein riesengroßes Messpaket, mhm, wo die also die Tropfen und die Partikel, ja, messen. Das heißt, sie kommen dann auch selber persönlich einfach mal auch zum Fliegen in der Arktis. Ist bestimmt auch einfach so schön, oder?